Lawson, ich glaube, ich werde mich doch erschießen. Sehr schön. Aber warum, wenn ich dich bitten darf? Fragte ich meinen Freund, den berühmten Detektiv, der vor mir auf dem Divan lag, und ließ meinen Blick von der Zeitung, die ich eben gelesen hatte, langsam auf Harlock Shelms gleiten. Er qualmte missmutig an einer Zigarette und meinte ein Gähnen mühsam unterdrückend. Du fragst noch? Nun sind doch schon mehr denn 2 Monate vergangen, ohne dass sich auch nur das kleinste Problem gezeigt hätte. Wahrlich, die Verbrecher von heute sind gar nicht mehr wert, dass man sich mit ihnen beschäftigt. Ich dachte einen Augenblick nach, was Watson an meiner Stelle nun zu Sherlock Holmes gesagt haben würde. Und da fiel mir ein, ich könnte meinem Freunde erwidern, dass er selbst, indem er die bedeutendsten Verbrecher unserer Zeit unschädlich gemacht habe, schuld an seinem erzwungenen Müßiggang sei. Aber ich besann mich rasch eines Bessern. Wozu hatte ich denn die Zeitung vor mir? Hatte sie Holmes gute Dienste geleistet? Warum sollte sie nicht auch Shelms zu neuer Tätigkeit anregen? Ich erwiderte also vorläufig nichts und las weiter. Und Shelms schien keine Antwort zu erwarten. Er faulenzte, empört über seine Untätigkeit, drauf los. Auf einmal fuhr ich auf. Shelms, ich habe einen Fall. Ein Fall mit spiritistischem Beigeschmack ist nicht mein Fall. Wie in aller Welt. Kannst du wissen, dass es sich um einen spiritistischen Fall handelt? Das wolltest du doch fragen. Aber gewiss. Mein lieber Lawson, wirst du denn nie lernen, Schlussfolgerungen zu ziehen? Und glaubst du nicht, dass dich das Publikum allgemach für einen dummen Kerl halten wird, wenn du ihm immer und immer wieder erzählen musst, dass du trotz der langjährigen Bekanntschaft mit Harlock Shelms es noch nicht weiter in seiner Kunst gebracht hast? Nein, mein Lieber, das Publikum merkt nichts. Es ist ebenso dumm wie ich. Mein Erfolg besteht im Kitzeln, und je mehr ich es an derselben Stelle kitzle, je größer ist sein Wohlbehagen. Aber sage mir jetzt, wie bist du darauf gekommen, dass der Fall, von dem ich dir sprechen wollte, eine spiritistische Seite bietet? Das ist sehr einfach. Ich habe die Zeitung schon heute Morgen, also vor dir, gelesen und musste daher wissen, dass nur der Artikel über die Geisterfotografie dein Interesse erregen konnte. Freilich, das ist außerordentlich einfach und hätte mir auch einfallen dürfen, aber für meine Leser genügt das nicht. Ich muss etwas haben, das weniger nahe liegt, sonst ist der Effekt zum Teufel. Schön sollst du haben. Als du vorhin, ohne mich eine Antwort zu würdigen, dich wieder in die Zeitung versenktest, da flog dein Blick rasch zu mir herüber und es war etwas wie Mitleid in dem Blicke enthalten. Ich dauerte dich offensichtlich, weil du mich nicht in meinem Elemente wusstest. Dann lasest du die Zeitung. Du überschlugst die Leitartikel und die auswärtigen politischen Nachrichten, um dich sofort dem lokalen Teil zu widmen. Ich schloss daraus, dass du für mich um Futter ausgehst. Dein Gesicht verfinsterte sich allgemach und nahm einen gelangweilten Ausdruck an. Auf einmal erhellten sich deine Züge, also hattest du etwas gefunden. Deine Augen begannen zu leuchten und dann blicktest du einen Moment sinnend auf das oberste Regal jenes Bücherschranks dort in der Ecke, wo sich deine spiritistischen Bücher befinden. Und dein Ausdruck zeigte große Spannung und Nachdenken. Du suchtest eine Analogie. Und als du sie gefunden zu haben glaubtest, dann lasest du noch einmal den Artikel und dein Gesicht erhellte sich immer mehr, bis du endlich ausriefst, »Shelms, ich habe einen Fall.« Wundervoll. So lässt sich's drucken. Der Artikel, welcher mein Interesse geweckt hatte und mich ahnen ließ, dass er meinen Freund aus seiner Lethargie aufrütteln werde, stand in der Morgenausgabe der Daily News vom 12. Juli 1905 und hatte folgenden Wortlaut. Eine Geisterfotografie. Eine merkwürdige, noch unaufgeklärte Geschichte hat sich dieser Tage an der Davison Street Nummer 18 zugetragen. Vor ungefähr 14 Tagen erschienen bei dem dort wohnenden Fotografen Mr. John Thompson 2 Damen aus Whiskey Castle, County of Kent, Mrs. Webster und ihre Tochter Miss Lucy Webster. Letztere wollte sich fotografieren lassen. In einer Viertelstunde war die Sache abgetan. Der Fotograf ließ sich noch die Adresse seiner neuen Kundin geben und versprach, schon in den nächsten Tagen Probebilder zu senden. Die beiden Damen waren im Hotel Bristol abgestiegen, hinterließen dem Fotografen diese Adresse und teilten ihm im Ferneren noch mit, dass sie einige Tage in London zuzubringen gedächten. 2 Tage später erhielt Miss Lucy ein Schreiben des Fotografen, sie bittend, ihm doch noch einmal zu einer Aufnahme zu sitzen, da die erste Aufnahme misslungen sei. Am Vormittag des folgenden Tages befand sich Miss Webster wiederum an der Davison Street im Atelier des Mr. Thompson, der sich lebhaft entschuldigte und eine neue Aufnahme machte. Am darauf folgenden Tage erhielt Miss Lucy ein zweites Schreiben des Fotografen, in welchem er ihr mitteilte, zu seinem großen Bedauern sei auch die zweite Aufnahme verunglückt. Sie möchte doch die Güte haben, ihm ein drittes Mal zu sitzen und ihn zu entschuldigen. Es liege nicht an einem beruflichen Versehen, wenn auch diese Aufnahme nicht geglückt sei, sondern an einem Fehler der Platten, den er nicht habe voraussehen können. Miss Webster ging ein drittes Mal zu dem Fotografen, welcher sie versicherte, er habe nun ganz andere Platten kommen lassen und diesmal werde gewiss die Aufnahme nach Wunsch ausfallen. Mr. Thompson machte eine dritte Aufnahme und Miss Webster verabschiedete sich, freilich nicht ohne zu bemerken, dass sie ein viertes Mal nicht mehr herkommen würde. Gestern Morgen, nun um 22:30 Uhr, meldete Mr. Thompson der Mutter seiner Kundin, Mrs. Webster, seinen Besuch an mit der Bitte, sie möchte ihn sofort vorlassen, da er sie in einer ebenso eigentümlichen als dringlichen Angelegenheit zu sprechen wünsche. Der Fotograf wurde sofort eingelassen und leitete seine Mitteilungen damit ein, dass er erklärte, auch die dritte Aufnahme, die er von Miss Webster gemacht habe, sei missraten. Er legte nun der erstaunten Mrs. Webster drei Fotografien vor, entsprechend den drei Aufnahmen, zu welchen Miss Lucy gesessen hatte, und alle drei zeigten das überraschend gut gelungene Bild der jungen Dame, aber sie war nicht allein auf den Bildern, sondern auf jedem stand neben ihr ein junger Mann, der einen Dolch gegen sie zückte. Miss Lucy wurde herbeigerufen und die beiden Damen erkannten in dem jungen Manne Leutnant Black, den Verlobten von Miss Lucy, der gegenwärtig in Bombay in Garnison steht und sich in 14 Tagen einschiffen sollte, um nach England zu kommen und Hochzeit zu feiern. Die junge Dame war über dieses Ereignis so außer sich, dass sie im Einverständnis mit ihrer Mutter die Verlobung mit dem Leutnant Black sofort telegrafisch aufhob. Die Geschichte, so abenteuerlich sie klingen mag, beruht vollständig auf Wahrheit. Unser Mitarbeiter, welcher die Damen Webster und dann Mr. Thompson interviewte, war so glücklich, die drei Bilder selbst zu Gesicht zu bekommen. Die männliche Figur sei ein wenig verschwommen, lasse aber deutlich die Uniform erkennen. Eine Identifizierung des Gesichtes dagegen ist seiner Ansicht nach nur möglich, wenn man das Original dazu kennt. Vorläufig hat der Fall für mich kein Interesse, da ich keinen Auftrag habe, darin irgendeine Rolle zu spielen und im Übrigen... Er sprach nicht weiter. Seine Züge nahmen den Ausdruck jenes intensiven Nachdenkens an, welche ich an ihm gewöhnt war, wenn er eine Fährte gefunden hatte. Ich wusste, dass in solchen Augenblicken nichts aus ihm herauszubringen war und überließ ihn seinen Gedanken. Auch in den nächsten Tagen sprachen wir nicht mehr davon, denn am folgenden Morgen musste mein Freund nach Edinburgh verreisen, wo man seine Dienste in einer verwickelten Diebstahlsgeschichte brauchte. Die Arbeit hielt ihn länger, als er ursprünglich geglaubt hatte, dort fest, und als er nach glücklichem Erfolge zurückkam, hatte ich die Geschichte schon halb vergessen und erwähnte sie jedenfalls gegenüber Shelms nicht mehr. So vergingen etwa 6 Wochen, wir dachten längst nicht mehr an die Sache, als uns eines schönen Tages ein junger Herr gemeldet wurde, der mit meinem Freunde sprechen wollte. Wie immer lud mich Shelms ein, der Unterredung beizuwohnen, und es trat ein junger, hübscher Mann ein, der sich uns als Leutnant Black vorstellte und gekommen sei, die Dienste meines Freundes in Anspruch zu nehmen. Als der Leutnant seinen Namen nannte, warf mir Shelms einen verständnissinnigen Blick zu. »Setzen Sie sich, Herr Leutnant. Sie kommen vermutlich, mich um Rat zu fragen, wie Sie Ihre Braut wiedergewinnen können.« In dem Gesicht des Besuchers malte sich offenkundige Verblüffung. »Freilich, Herr Shelms. Aber woher Sie das wissen?« »Die einfachste Sache der Welt, Herr Leutnant. Ich habe die Geschichte der mysteriösen Fotografie aus den Zeitungen vernommen und dabei ist mir Ihr Name geblieben. Dass Sie in Indien in Garnison standen, sehe ich an Ihrer Gesichtsfarbe und an der Berlock, die Sie an der Uhrkette tragen und die unzweifelhaft indische Arbeit ist. Endlich, dass Sie Ihre Braut verloren haben, weiß ich wieder aus der Zeitung und Ihre Niedergeschlagenheit beweist mir, dass Sie mit dem Ausgang der Sache nicht zufrieden sind.« Denn sonst wären Sie ja nicht zu mir gekommen. Das ist ja sehr einleuchtend. Aber, Herr Shelms, wollen Sie sich der Sache annehmen? Und was raten Sie mir? Wenn Sie wirklich meinen, dass Ihnen meine Hilfe von Nutzen sein kann, gerne. Was haben Sie mir in der Angelegenheit noch zu sagen, das nicht schon in den Zeitungen gestanden hätte? Sehr wenig. Wie Ihnen vielleicht bekannt ist, wurde von Miss Lucy die Verlobung per Depesche am Tage des Besuches jenes Fotografen aufgehoben. 14 Tage später hätte ich meinen Urlaub antreten und nach Europa kommen können. Da die Depesche nichts Näheres enthielt als die bloße Absage, so konnte ich mir das Verhalten meiner Braut nicht erklären, denn noch tags zuvor hatte ich einen zärtlichen Brief von ihr erhalten. Ich dachte einfach, es habe sich jemand einen schlechten Scherz mit mir erlaubt. Erst am folgenden Tage las ich in den indischen Zeitungen unter den Agenturtelegrammen den wahren Zusammenhang. Und da kam ich unverzüglich um Urlaub ein, der mir gerne sofort gewährt wurde. Ich hatte das Glück, mich bereits am folgenden Tage einschiffen zu können und befinde mich nun schon seit 3 Wochen hier. Ich habe alles versucht, um mich mit meiner ehemaligen Braut in Verbindung zu setzen. Allein sie wies jede Annäherung, ja jede Unterredung ab. Die Briefe, die ich schrieb, kamen uneröffnet zurück. Und nun gestern erhielt ich ein Schreiben des Rechtsberaters der Familie Webster, worin er mir im Namen meiner ehemaligen Braut mitteilt, dass sie sich fernere Annäherungsversuche meinerseits verbitte. Und ich möchte, falls ich Lust habe, nur noch mit ihm, dem Rechtsvertreter, verhandeln. Ich weiß, dass die Gesetze unseres Landes mich zu einer finanziellen Entschädigung wegen Bruch des Eheversprechens berechtigen. Allein, ganz offen gestanden, ich liebe Miss Webster und lasse mich nicht ablöhnen. Die Sache muss unter uns zur Sprache kommen und, wenn möglich, aufgeklärt werden. Ein Freund, Mr. Harry Brown, dem Sie früher in einer Angelegenheit beigestanden sind, riet mir, bevor ich irgendetwas unternehme, mich mit Ihnen zu beraten. Das ist alles, was ich Ihnen zu sagen habe. Sollten Sie noch irgendwelche Auskunft benötigen, so bitte ich Sie, Fragen zu stellen. Ich werde sie nach bestem Wissen und Gewissen beantworten. Ich danke, Herr Leutnant. Ich werde von Ihrem Anerbieten Gebrauch machen. Dass Sie ein gutmütiger Charakter sind, glaube ich zu wissen. Ebenso, dass Sie gelegentlich außergewöhnlich jähzornig werden und sich zu unüberlegten Handlungen hinreißen lassen können. Das verrät das erregte Zittern Ihrer Hände und das nervöse Vibrieren der Nasenflügel. Nun, darf ich Sie fragen, Herr Leutnant, hat Ihr Jähzorn Sie nie zu einer Handlung veranlasst, welche Sie später zu bereuen hatten? Ich meine, die Ihnen gesellschaftlich geschadet hätte oder hätte schaden können? Ich begreife den Zweck der Frage zwar nicht, aber recht haben Sie schon. Ich ließ mich einmal hinreißen, einen Bookmaker, der offensichtlich mogelte, in der ersten Hitze mit der Reitpeitsche zu züchtigen. Öffentlich? Jawohl, auf dem Rennplatz. Hat die Familie Webster Vermögen? Sie ist sogar sehr reich. Der verstorbene Mr. Webster hat ein großes Vermögen als Bankier erworben. Und Sie selbst? Ich erfreue mich eines anständigen Wohlstandes, der mir erlauben würde, recht bequem aus den Renten zu leben. Wissen Sie, ob, bevor Sie sie kennenlernten, irgendein Mann auf Lucy Webster einen tieferen Eindruck gemacht hätte? Als reiche Erbin hatte sie doch gewiss eine Masse von Anbetern. Ich bin überzeugt, dass ich ihre erste Liebe war. Angeschmachtet wurde sie freilich von vielen, besonders von ihrem Vetter, Mr. Arthur Champert. Aber es war bei ihm wohl mehr eine Laune, denn er zeigte sich nicht im Mindesten betrübt über unsere Verlobung. Auch Miss Lucy glaubte nicht, dass er sich jemals im Ernste große Hoffnungen gemacht hatte. Jedenfalls spekulierte er keinesfalls auf eine Geldheirat, da er selbst sehr reich ist. Ist Miss Webster sonst im Allgemeinen abergläubisch? Das habe ich nie an ihr bemerkt. Noch eins, Sie haben gewiss Ihrer Braut Ihre Fotografie geschenkt. Freilich. 2 Mal. Das erste Mal kurz nach unserer Verlobung, also vor 3 Jahren. Das 2. Mal habe ich ihr eine Gruppenaufnahme des Offizierstabes, dem ich angehöre, von Bombay geschickt. Wo wurde die erste Aufnahme gemacht? Auf dem Kontinent. Aber ob es in Paris oder Havre war, das könnte ich Ihnen heute nicht mehr sagen. Sind Sie noch im Besitze der beiden Bilder? Die Gruppenaufnahme habe ich gewiss noch. Ob die andere auch noch vorhanden ist, kann ich wirklich nicht sagen. Schön, Herr Leutnant. Für den Augenblick habe ich nichts weiter zu fragen. Ich habe nur eine Bitte an Sie, nämlich die, dass Sie jetzt unverzüglich nach Hause fahren und mir, wenn immer möglich, die beiden Fotografien sofort senden. Wollen Sie das tun? Und auch allen fernen Weisungen, die ich vielleicht an Sie richten werde, unverzüglich Folge leisten? Gewiss, Herr James. Haben Sie irgendwelche Hoffnungen, den Fall entwirren zu können? Das kann ich Ihnen nicht sagen, bevor ich im Besitze der Fotografien bin. Vielleicht. Auf alle Fälle werde ich Ihnen Mitteilungen machen, wenn etwas Besonderes vorfällt. Sherms stand auf und unser Besucher entfernte sich. Nun, was gedenkst du jetzt zu tun? Hast du dir schon eine Meinung über den Fall gebildet? Vor allen Dingen will ich ein Dutzend Zigaretten rauchen, denn so viel ist das Problem wert. Ganz klar sehe ich zwar noch nicht, obwohl... Sherms unterbrach sich, versank in tiefes Nachdenken und hüllte sich in undurchdringliche Rauchwolken. Ich blätterte zerstreut in einer Zeitschrift und suchte vergebens, dem seltsamen Rätsel auf den Grund zu kommen. Da unterbrach mich auf einmal Shelms mit dem ruhigsten Tone der Welt, aber die schwach geröteten, sonst so blassen Wangen und das blitzende Auge verrieten, dass er eine Spur gefunden hatte. Lawson, was macht jetzt eigentlich dein Freund Focking, von dem du mir letzthin erzähltest? Ich habe ihn lange nicht gesehen und weiß es nicht bestimmt. Aber wie kommst du gerade darauf? Weil er uns in der Sache, die uns beschäftigt, vielleicht einen unschätzbaren Dienst leisten könnte. Du erzähltest doch, er sei ein überzeugter Spiritist und arbeite an einem Werke, mit dem er den Spiritismus wissenschaftlich beweisen wolle, oder nicht? Das ist richtig, aber was das mit dieser Angelegenheit zu tun hat, begreife ich nicht. Das wirst du erfahren. Glaubst du nicht auch, dass es höchst wichtig ist, die Platten oder doch zumindest Abzüge der Platten in unserem Besitz zu bekommen, auf denen sich der Geist des Leutnants Black, sein Doppelgänger, verewigt hat? Ich begreife, dass dich dieses Material in deinen Nachforschungen unterstützen könnte. Schön. Dann wirst du auch begreifen, dass ich es haben muss. Und glaubst du nun, dass Mr. John Thompson dieses so wertvolle Material dem ersten Besten hergibt, etwa einem Detektiv? Vielleicht. Warum sollte er nicht? Ja, warum sollte er nicht? Aber zur Sicherheit, wo wohnt dein Freund Mr. Focking? Broadway Street 20. Willst du zu ihm hingehen? Jetzt noch nicht, vielleicht. Du, ich bin aber ein Esel. Ich hätte den Leutnant noch fragen sollen. Shelms vollendete den Satz nicht. Er sprang auf und ging in sein Schlafzimmer. Nach 5 Minuten erschien er wieder im Straßenanzug. Willst du ausgehen? Ja, willst du mich begleiten? Gerne. Eine halbe Stunde später befanden wir uns in der Wohnung des Leutnants Black. Dieser war eben erst heimgekommen und schien nicht wenig erstaunt, uns bei ihm zu sehen. Ist schon etwas? Nein, das ist nicht möglich. In so kurzer Zeit? Ja, sehen Sie, Herr Leutnant, wir mussten gerade hier vorüber und da dachte ich mir, ich könnte doch die Fotografien gleich selbst holen. Das ist sehr freundlich von Ihnen. Ich hätte sie Ihnen übrigens noch heute geschickt. Nun, da Sie da sind, natürlich gerne, bitte. Nehmen Sie Platz und entschuldigen Sie mich eine Weile. Leutnant Black verschwand in einem Nebenzimmer und nach 10 Minuten brachte er uns 2 Fotografien. Die eine war ein Kniestück des jungen Offiziers, die andere das schon erwähnte Gruppenbild in großem Format. Wem haben Sie diese Fotografien sonst noch geschickt, außer Miss Webster? Niemandem. Dieses Bild und das, welches noch im Besitze von Miss Webster ist, sind übrigens die einzigen, welche abgezogen wurden. Wie Sie sehen, ist es eine Amateurfotografie. Einer meiner Kameraden hat sie aufgenommen und hat nach dem 2. Abzug die Platte kaputt gemacht. Ich bat ihn um die Bilder und erhielt sie. Sie erzählten mir heute, Sie hätten einen Brief von dem Rechtsvertreter der Familie Webster erhalten, der Sie anwies, in der Angelegenheit nur noch mit ihm zu verhandeln, nicht? Freilich. Da ist der Brief. Haben Sie ihn schon beantwortet? Noch nicht. Ich wollte mir doch zuerst Ihren Rat einholen. Und dann schreiben Sie dem Herrn, Sie hätten von seinem gestrigen Schreiben Kenntnis genommen und seien nun selbst überzeugt, dass an eine Wiederanknüpfung der Beziehung nicht zu denken sei, so leid Ihnen das auch tue. Dem Schreiben legen Sie die allfälligen Geschenke, die Sie von Ihrer Braut haben, sowie Ihre Briefe, Bilder und so weiter bei und ersuchen den Anwalt zu veranlassen, dass auch Sie Ihre Sachen umgehend zurückerhalten. Sie können beifügen, dass Sie auf eine Entschädigung wegen nicht eingelöstem Eheversprechen förmlich verzichten. Sobald Sie im Besitze der Sachen sind, teilen Sie mir unverzüglich mit, ob sich diese beiden Fotografien dabei befinden. Wollen Sie das tun? Ich werde es tun, obwohl ich nicht einsehe, zu was Ihnen das dienen kann. Man sah dem Leutnant ganz gut an, dass er sich von der Tätigkeit meines Freundes nicht viel Erfolg versprach. Auch Shelms war das nicht entgangen und als wir uns wieder in der Droschke auf der Straße befanden, meinte er bitter lächelnd zu mir. Lawson, ich glaube wirklich, dass du letzthin recht hattest. Das Publikum ist noch dümmer als du. Nachdem du meinen Scharfsinn in weiß der Teufel wie vielen Bänden verherrlicht hast, sollte es dem Publikum doch nach und nach in Fleisch und Blut übergegangen sein, dass ich nichts ohne Überlegung tue. Zumindest sollten das meine Kunden wissen und mir Vertrauen schenken, aber sie tun es nicht. Sie wollen nur in Büchern gekitzelt werden. Der junge Mann, bei dem wir soeben waren, traut mir auch nicht besonders große Fähigkeiten zu. Und doch bin ich überzeugt, dass er alles gelesen hat, was über mich von dir geschrieben wurde. Shelms versank nach diesen Worten in ein tiefes Nachdenken. Plötzlich rief er: Glaubst du, dass sich auch Geister die Beine brechen können? Ich blickte ihn erstaunt an, ohne zu antworten. Du meinst wohl, ich scherze oder versuche, einen trostlosen Witz zu machen. Aber das ist eine Frage, die deinen Freund Mr. Focking interessieren wird. Warum? Etwa, weil Leutnant Black in seiner Jugend einmal den rechten Oberschenkel gebrochen hat? Ach, das hast du also doch gesehen, alter Knabe. und dass sich dadurch das Bein ein wenig verkürzte. Ohne deswegen zu hinken, tritt er mit dem rechten Fuß viel mehr auf die Zehen als auf die ganze Sohle. Wenn er sich in Ruhestellung befindet, so ruht infolgedessen das Schwergewicht seines Körpers hauptsächlich auf dem linken Bein. Er sucht dem Mangel abzuhelfen, indem er den rechten Schuh dicker macht als den anderen, aber dieses Mittel dient nur dazu, das Gebrechen noch mehr hervortreten zu lassen, indem dann das rechte Knie rechts hinaussteht. Das siehst du auch hier auf dieser Fotografie und sogar auf dieser früheren, dem Kniestück. Wenn nun sein entmaterialisiertes Ich sich fotografieren lässt, dann ist es doch über das Gesetz der Schwere erhaben. Damit geht aber das hervorragendste Charakteristikum der äußeren Erscheinung unseres Leutnants verloren. Wenn nicht, dann haben wir es mit einer Fotografie des leibhaftigen Leutnants und nicht einer seines Geistes zu tun. Dagegen lässt sich nur einwenden, dass zur Zeit, als sich Miss Webster fotografieren ließ, Leutnant Black in Indien war. Das ist es gerade, was mir die Sache so außerordentlich leicht macht. Willst du mich zu Mr. Focken begleiten? Ja, gerne. Broadway Street 20, rief Shelms dem Kutscher zu. Unterwegs schärfte er mir ein, meinem Freunde nicht mehr von der Sache zu sagen, als er ihm selbst mitteilen würde, und dem Gespräch von Anfang an eine Wendung zu geben, die ihn zum Herrn der Unterhaltung mache. Ich ging bereitwillig darauf ein und führte Shelms bei meinem Freunde als einen Bekannten ein, der sich als Dilettant mit spiritistischen Fragen befasse. Shelms wusste die Sache so zu drehen, dass der Spiritist bald zur Überzeugung kam, hier liege ein für seine Wissenschaft unendlich wichtiges Problem vor, und ohne weiteres versprach er sein Möglichstes zu tun, um uns die Platten des Herrn John Thompson zu beschaffen. Als wir wieder in die Droschke stiegen, war ich erstaunt, dass Shelms, statt dem Kutscher unsere Wohnung anzugeben, die Adresse eines bekannten Börsenmannes in der City nannte und sich zu ihm hinführen ließ. Er bat mich, in dem Wagen zu warten, da er gleich wieder zurückkommen werde, und verschwand im Inneren des Bankhauses. Eine Viertelstunde später war er wieder da. Sein Gesicht strahlte förmlich und er rieb sich vergnügt die Hände. »So, Kutscher, jetzt fahren Sie nach dem Westbahnhof und dann führen Sie meinen Freund nach Hause. Du musst mich entschuldigen, ich muss mit dem nächsten Zuge nach Manchester verreisen. Bis morgen Mittag hoffe ich, wieder hier zu sein.« Als ich von dem Bahnhofe weg allein nach Hause fuhr, versuchte ich, einigen Zusammenhang in die Handlungen meines Freundes zu bringen. Allein ich vermochte zu keinem befriedigenden Schlusse zu gelangen. Und doch hatte er schon eine ganz bestimmte Fährte, der er eifrig nachspürte. Er hatte ein klares Ziel vor Augen, alle Fäden in seiner Hand und wartete nur noch auf den Augenblick, den Knoten zu schürzen, und ich vermochte auch nicht einen zu verfolgen, geschweige denn den Knäuel zu entwirren. Zu Hause angekommen, beschäftigte ich mich noch lange mit dem Problem, freilich ohne deswegen weiterzukommen, und endlich schlief ich ermattet ein. Die nächsten Tage vergingen ohne besondere Zwischenfälle. Shelms war, wie er vorausgesagt hatte, schon am folgenden Mittag aus Manchester zurückgekommen und erwähnte von seiner dortigen Tätigkeit keine Silbe. Er trug eine so gleichgültige Miene zur Schau, als wenn er den Handel ganz aus dem Sinne geschlagen hätte. Ich hätte ihn nicht kennen müssen, um nicht zu wissen, dass diese angebliche Unbekümmertheit nur eine Maske war, seine innere Ungeduld zu verbergen. Aber ich fragte ihn nicht, wohl wissend, dass er mir alles mitteilen werde, wenn er einmal den Moment dazu für gekommen erachtete. Von Leutnant Black hatten wir einen Brief erhalten, in dem er uns mitteilte, dass er von seiner Braut durch den Rechtsanwalt seine Geschenke zurückbekommen habe. Das Gruppenbild sei nicht dabei gewesen. Sie müsse es verlegt haben. Sobald sie es finde, werde sie es ihm noch nachsenden. Ferner habe der Rechtsanwalt sich recht anerkennend darüber geäußert, dass Leutnant Black sich in die Sache gefunden habe und keine weiteren Konsequenzen daraus ziehen wolle. Aus Anerkennung dafür sei er von der Familie Webster beauftragt worden, ihm, dem Leutnant, eine freiwillige Entschädigung von 100 Pfund anzuweisen. Er, Black, habe selbstverständlich dieses Anerbieten abgelehnt. Im Ferneren fragte er ungeduldig, ob etwas in der Sache gegangen sei, und ließ recht unzweideutig seinen Missmut durchblicken, dass Shelms ihn nicht über seine Tätigkeit benachrichtige. Shelms schien dem Briefe keine besondere Bedeutung beizumessen. Naja, ich wusste wohl, dass er das Gruppenbild nicht zurückerhalten werde. Ja, warum denn? Weil es ihr entwendet wurde. Zu welchem Zweck? Ja, wenn du es nicht selbst errätst, dann begreifst du es auch nicht, wenn ich es dir sage. Das ist doch sonnenklar. Mehr aus ihm herauszubringen war nicht möglich. Eines Abends erhielten wir von meinem Freund Focking ein kleines Päckchen, die drei magischen Platten enthaltend, und ein langes Schreiben, in welchem er erklärte, dass diese Platten von geradezu epochemachender Bedeutung für den Spiritismus seien, indem hier bewiesen und erhärtet werde, was schon Aksakow behauptet habe, nämlich, dass die Geister sich nicht entmaterialisierten, sondern den bekannten wissenschaftlichen Untersuchungsmethoden standhielten. Mit diesen Platten lässt sich noch etwas ganz anderes beweisen, von dem dein gelehrter Freund keine Ahnung hat. Am nächsten Tage war er eifrig damit beschäftigt, von den erhaltenen Platten Abzüge zu machen. Am Abend pfiff er eine Opernmelodie vor sich hin, ein Zeichen, das ihn seine Untersuchungen vollständig befriedigt hatten. Lawson, ich fahre morgen nach Whiskey Castle. Ich will mir die Braut des Leutnants ein wenig näher ansehen. Du bist wohl so freundlich und besorgst für übermorgen, ungefähr um diese Stunde, einen opulenten Lunch. Denn wir werden Besuch bekommen. Wir werden unser 5 Personen zu Tische sein. Vielleicht auch 6. Willst du das besorgen, Lawson? Mit Vergnügen. Aber willst du mir nicht sagen... Nein, gar nicht, sage ich. Ich will dich überraschen wie die anderen. Du weißt ja, dass ich solche dramatischen Effekte liebe und da verdirbt mir jeder Mitwisser den reinen Genuss. Gute Nacht, alter Junge. Den ganzen folgenden Tag war Shams abwesend. Erst am nächstfolgenden um die Mittagszeit herum erhielt ich durch einen Dienstmann ein Billett von ihm, in welchem er mir mitteilte, dass er vielleicht nicht zur bestimmten Stunde zum Abendbrot kommen werde, und mich bat, ich möchte alles zum Essen bereithalten und die Gäste bis zu seiner Rückkehr unterhalten. Was für Gäste es waren, die er eingeladen hatte, teilte er mir auch jetzt noch nicht mit. Ich konnte aber annehmen, dass wenigstens Leutnant Black dabei sein werde. Ich befand mich im Laufe des Nachmittags in einer begreiflichen Erregung, sorgte jedoch dafür, dass alles bereit war. Es hatte bereits 7 Uhr geschlagen, als sich zunächst Leutnant Black anmeldete. Er begrüßte mich ein wenig erstaunt, als er die Vorrichtung zu unserer Mahlzeit sah. Wenn Herr Shams Gesellschaft erwartet, so muss es etwas sehr Wichtiges sein, das ihn bewegen konnte, mich noch kommen zu lassen. Wissen Sie, ob etwas in der Angelegenheit gegangen ist, Herr Dr. Lawson? Ich weiß ebenso wenig wie Sie selbst, Herr Leutnant. Aber ich habe allen Grund zu glauben, dass mein Freund am Ziele seiner Untersuchungen angelangt ist und Ihnen Wichtiges mitzuteilen hat. Wir sprachen noch, als Shams eintrat. Ah, Herr Leutnant, auch schon da? Das freut mich. Wie Sie sehen, habe ich einige Bekannte zum Abendbrot eingeladen und ich hoffe, Sie werden mit dabei sein. Besonders, da ich mit Ihnen und den Geladenen geschäftlich zu verhandeln habe. Der Leutnant wollte etwas erwidern, aber schon wurden Mrs. und Miss Webster angemeldet und von Shams zwanglos begrüßt. Leutnant Black war sichtlich verlegen, sich plötzlich seiner ehemaligen Braut gegenüber zu sehen. Allein diese ließ ihm keine Zeit zum Nachdenken, sondern ging auf ihn zu, ihm die Hand entgegenstreckend. Kannst du mir verzeihen? Der Leutnant wusste nicht, wie er sich benehmen sollte. Schlagen Sie ein, Herr Leutnant. Miss Webster wünscht nichts sehnlicher, als wieder Ihre Braut zu sein. Auch sie wurde das Opfer eines Betrügers. Übrigens, gehen wir zu Tische. Ich werde Ihnen erzählen, was ich ausgerichtet habe. Der Leutnant ergriff die Hand des Mädchens, freilich ohne sich eigentlich Rechenschaft zu geben, was in und um ihn vorging. Man setzte sich. Es fehlt aber immer noch ein Gast. Na, seine Schuld ist's, wenn er zu spät kommt. Wir essen. Ich habe einen wahren Wolfshunger, denn seit heute Morgen habe ich nichts genossen. Es war eine eigentümliche Mahlzeit. Appetit hatte nur Shams, wir anderen aßen kaum. Der Leutnant, weil er überrascht war und, wie wir, voller Spannung auf die Enthüllungen, welche Shams uns versprochen hatte. Als abgedeckt wurde, lehnte sich mein Freund in den Stuhl zurück. So, meine Herrschaften, soweit wären wir glücklich. Jetzt aber zum Geschäft. Es fehlt allerdings noch ein Geladener, dessen Anwesenheit fast notwendig ist und der nicht lange auf sich warten lassen wird. Herr Arthur Chambert. Aber vielleicht ist er schon da und wagte nicht, uns zu unterbrechen. Ich will doch gleich sehen, ob er nicht vielleicht schon gekommen ist. Shams entfernte sich und trat einen Augenblick später mit einem Herrn ein, der einen äußerst niedergeschlagenen Eindruck machte und die Anwesenden höchst befangen grüßte. Mrs. und Miss Webster nahmen gar keine Notiz von ihm, während Leutnant Black ihm die Hand reichte. Chambert erwiderte den Gruß kaum und Shams wies ihm einen Platz an. Ich hoffe, dass Sie sich an unsere Abredung halten und mich nicht zwingen werden, Maßregeln zu ergreifen, die für Sie, wie Sie wissen, ziemlich folgenschwer würden. Chambert nickte und ließ sich wie gebrochen in einen Stuhl sinken. Shelms flüsterte mir zu, ich möchte mich in der Nähe des Mannes halten und ihn bei der geringsten verdächtigen Bewegung niederboxen. Dann wandte er sich an die Gäste. »Sie werden über dieses seltsame Zusammentreffen einigermaßen erstaunt sein und von mir eine Erklärung wünschen. Ich bin bereit, sie Ihnen zu geben, und dann werden Sie begreifen, dass unsere Zusammenkunft von heute Abend, wenn auch nicht absolut notwendig, doch sehr nützlich war.« Am 12. Juli las mir mein Freund Dr. Lawson die Geschichte der Geisterfotografie, die uns alle ein bisschen aufregte, aus der Zeitung vor. Einige Wochen nachher besuchte mich Herr Leutnant Black und erzählte mir sein Abenteuer, rief meinen Rat und meine Hilfe an und bat mich, mein Möglichstes zu tun, um ihm seine verlorene Braut wieder zu verschaffen. Vor allen Dingen drängte sich ein Faktum auf, nämlich das, dass auf drei verschiedenen Platten der Geist des Leutnants Black sich ungerufen vor das Objektiv gestellt hatte. Es war mir sofort klar, dass es sich hier um einen Betrug handelte, dass hier eine zusammengestellte Fotografie, Fotografie Truquet nennen es die Franzosen, gemacht wurde. Um das zu tun, musste irgendjemand ein Interesse daran haben. Und dieses Interesse bestand selbstverständlich darin, die Braut Miss Webster von ihrem Bräutigam zu entfremden. Ein solches Interesse konnten haben entweder der Bräutigam selbst, welcher die Braut los sein wollte, oder umgekehrt die Braut, welche genug von ihrem Bräutigam, oder aber eine Drittperson, welche ein Interesse an der Trennung der Brautleute hatte. Auf alle Fälle musste der Fotograf mit ins Vertrauen gezogen worden sein. Mr. Thompson musste um die Sache wissen, und das war immerhin ein wichtiger Anhaltspunkt. Herr Leutnant Black fiel außer Frage, von dem Augenblick an, wo er sein Möglichstes tat, um der Sache auf den Grund zu kommen und mich mit dieser Aufgabe betraute. Ich hatte es nur noch vor allen Dingen mit dem Fotografen Thompson, Miss Webster oder deren Familie oder einem interessierten Dritten zu tun. Nach der Auskunft, welche ich von meinem Klienten erhielt, musste ich annehmen, dass es sich nur um diesen Dritten handeln konnte, denn der Umstand, dass die Familie Webster sich anbot, ohne weiteres eine verhältnismäßig hohe Abstandssumme zu entrichten, verbunden mit der Tatsache, dass diese Summe von Leutnant Black ausgeschlagen wurde, ließ zumindest darauf schließen, dass die Liebe zwischen den beiden jungen Leuten nur durch ganz außergewöhnliche Vorkommnisse gelockert werden konnte und dass ihrerseits wenigstens ein merkantiles Motiv so gut wie ausgeschlossen war. Erkundigungen, die ich einzog, bestätigten meine Vermutungen und ergaben, dass auch der Einfluss von Mrs. Webster nicht stark genug gewesen wäre, ihre Tochter von ihrem Verlobten abzubringen. Es stand also ziemlich fest, dass wirklich die Fotografie die Lösung der Verlobung bewirkt hatte. Haben Sie je daran gezweifelt, Herr Shelms? Jedenfalls hielt ich die Frage einer gründlichen Untersuchung wert, denn es hätte auch anders sein können. Nachdem ich über diesen Punkt Gewissheit hatte, musste ich mir darüber klar zu werden versuchen, warum ein beliebiger Dritter gerade zu diesem Mittel gegriffen hatte, das doch zumindest sonderbar ist. Offenbar, weil er sich gerade von diesem Mittel einen besonderen, wahrscheinlich einzigen Erfolg versprechen konnte. Ich fragte daher meinen Klienten, ob seine Braut abergläubisch sei oder sich vielleicht viel mit spiritistischen Experimenten befasse. Diese Frage wurde verneint, aber meine Erkundigungen ergaben, dass Miss Webster sich sehr für solche Probleme interessierte. Und da derartige Experimente gewöhnlich in Gesellschaft vorgenommen werden, so gelang es mir leicht, in Erfahrung zu bringen, wer an den spiritistischen Seancen mit Miss Webster teilgenommen hatte. Der einzige Name, der sich lohnte, näher untersucht zu werden, war der des Herrn Arthur Chambert. Wie ich wusste, hatte Arthur Chambert sich seinerzeit um Miss Webster bemüht. Freilich hatte mir Herr Leutnant Black gesagt, dass die Neigung sehr einseitig war und nicht über einen harmlosen Flirt hinausgegangen sei. Mr. Chambert galt als sehr reich. Wenn er der geistige Urheber der Fotografie war, so musste er seine ganz bestimmten Gründe gehabt haben. Ich fuhr nach Manchester und erfuhr, dass Mr. Chambert durch unglückliche Spekulationen in Baumwolle sozusagen sein ganzes Vermögen verloren hatte und sich vor dem finanziellen Ruin nur dadurch noch zu bewahren wusste, indem er seine Gläubiger auf eine demnächst stattfindende reiche Heirat vertröstete. Ich hatte nun einen Indizienbeweis in Händen, aber mehr freilich nicht. Mr. Chambert hatte ein Interesse daran, die reiche Miss Lucy heimzuführen, um sich vor dem drohenden Konkurse zu retten. Zu diesem Zwecke musste sie frei sein, und da sie es nicht war, so mussten die Bande, die sie an einen anderen gefesselt hatten, gelöst werden. Selbstverständlich konnte dieser Beweis nicht zu seiner Überführung genügen. Wollte ich ihm beikommen, anhand fotografischen Materials seine Schuld beweisen. Vor allen Dingen musste ich in den Besitz der Platten des Mr. Thompson gelangen. Dass der sie nicht ohne weiteres hergeben würde, musste ich annehmen, denn auch für ihn stand im Falle der Entdeckung des Betruges etwas auf dem Spiel. Es handelte sich darum, eine Finte zu finden. Und die fand ich, indem ich mir die Platten durch einen Mann beschaffen ließ, der Kraft seiner Wissenschaft Gewähr bot, den Betrug als eine übernatürliche Erscheinung zu sanktionieren. Der Kniff gelang vollständig und die Platten wurden herausgegeben. Der Umstand, dass Herr Leutnant Black auf 3 Platten in drohender Stellung mit einem Dolche bewaffnet erschien, ließ mich darauf schließen, dass es damit eine besondere Bewandtnis habe, dass der Betrüger gerade mit dieser drohenden Haltung einen besonderen Effekt zu erzielen hoffte. Darum fragte ich meinen Klienten, ob er sich je im Jähzorn eine unüberlegte Handlung habe zu Schulden kommen lassen. Eine Frage, die mir bejaht wurde. Also wollte man die Braut einschüchtern. Ihr die Furcht beibringen, der als jähzornig bekannte Bräutigam könnte sie eines Tages lebensgefährlich bedrohen. Chambert wusste von der Geschichte. Wie ich seither in Erfahrung brachte, hatte er früher einmal, ohne freilich damals noch zu denken, in welcher Weise er daraus Kapital schlagen könnte, Miss Lucy davon erzählt. Interessant war nun festzustellen, ob der Geist auf dem Bilde sich wirklich mit dem Konterfei des Leutnants Black decke. Denn zweifelsohne musste, wenn er ohne weiteres von Mutter und Tochter Webster erkannt wurde, trotzdem das Gesicht verschwommen war, etwas an ihm sein, das eine Erscheinung charakterisierte. Das war, wie ich gleich nach unserer ersten Zusammenkunft feststellte, seine durch einen früheren Unfall etwas abnorme Beinstellung. Um diese auf der Fotografie von Miss Lucy wiederzugeben, musste also ein Bild des Leutnants vorgelegen haben. Leutnant Black hatte mir die beiden Bilder, welche er auch seiner Braut geschenkt hatte, überreicht. Die erste, im Kniestück, war für meine Untersuchung ohne weiteres wertlos. Dagegen fand ich den Leutnant in einem Gruppenbilde wieder. Dieselbe Beinstellung und Körperhaltung, welche sich in dem Gruppenbilde vorfand, wiederholte sich in den Geisterfotografien. Das Gruppenbild war nur in 2 Exemplaren angefertigt worden, von denen das eine in meinem, das andere im Gewahrsam von Miss Webster sich befand. Es musste festgestellt werden, ob das Bild noch in ihrem Besitze sei. Und daher riet ich meinem Klienten, seine von der Braut erhaltenen Geschenke, Briefe und Bilder zurückzusenden und Gegenrecht zu verlangen. Alles langte pünktlich ein, nur das Gruppenbild fehlte. War, wie der Rechtsanwalt der Familie meldete, verlegt worden. Für mich stand fest, dass es entwendet worden war und dass der einzige Mensch, der es entwendet haben konnte, Mr. Chambert, der im Hause Webster ungezwungen verkehrte, sei. Außerdem brachte ich in Erfahrung, dass gerade Mr. Chambert es war, der Miss Webster dazu bewog, sich ausgerechnet bei Thompson fotografieren zu lassen. Durch das Mikroskop betrachtet, sieht man ganz deutlich, dass die Fotografie des Leutnants Black bis auf den Arm, der den Dolch hält, unverändert geblieben ist. Dieser Arm war also hineinretuschiert worden. Und zwar nicht gezeichnet, sondern, wie man deutlich sah, auf eine Vergrößerung der ursprünglichen Fotografie aufgeklebt. Dieser Arm war von einer dritten Person abgenommen worden und wies am Handgelenk eine Narbe auf, die auch noch in der Fotografie zu erkennen war. Soweit war alles in schönster Ordnung. Man hatte das Bild Blacks, wie man es brauchte, in verschiedenen Abzügen fix und fertig zum Einfügen in eine neue Fotografie. Der von Miss Webster. Die Figur des Leutnants brauchte nur mit der nötigen Akkuratesse auf die ersten Abzüge der Fotografie der Dame aufgeklebt und die Umgebung, Schatten und so weiter hineinretuschiert zu werden. Dann fotografierte man das Bild noch einmal und die Geisterfotografie war fertig. Das erklärte auch, warum Thompson für die Bilder eine so lange Lieferfrist brauchte. Ah, der Coup war also gar nicht so dumm eingefädelt. Immerhin wusste ich nun genug, um mit gröberem Geschütz aufzufahren. Ich besuchte kurz entschlossen diesen Herrn da und erklärte ihm, dass er geliefert sei. Anfänglich verlegte er sich aufs Leugnen, dann gab er klein bei. Besonders als ich ihm die Narbe an seinem Handgelenk auf der Fotografie des Leutnants Black zeigte. Denn selbstredend hatte Chambert alles Interesse daran, keinen Dritten in die Sache einzuweihen und hatte seinen Arm zu der Prozedur hergegeben. Ich machte ihm zur Bedingung, heute Abend hier zu erscheinen. Nun ist er da und erwartet sein Urteil. Von ihm weg fuhr ich nach Whiskey Castle, wo es mir gelang, die Damen von dem an ihnen verübten Betruge zu überzeugen, so dass sie, nach längerer Unterredung mit ihrem Rechtsanwalt, sich entschlossen, hierher zu reisen und das Unheil wieder gut zu machen. Als Shelms diese Erklärung abgegeben hatte, lehnte er sich in seinen Stuhl zurück, Black ergriff seine Hand und dankte ihm herzlich. Wir sind noch nicht zu Ende, Herr Leutnant. Und nun, Miss Webster, was gedenken Sie mit den beiden Schuldigen zu tun? Thompson trifft ein geringeres Verschulden, aber sein Verhalten bietet immerhin Handhabe genug, ihn gerichtlich zu belangen und bestrafen zu lassen. Was aber diesen Herrn da anbetrifft, da liegt die Sache wesentlich anders. Sie können ihn jeden Augenblick verhaften lassen. Miss Webster erklärte, sie habe mit ihrem Rechtsanwalt bereits darüber gesprochen und sei entschlossen, die beiden ihrem Schicksale zu überlassen, unter der Bedingung jedoch, dass sich Chambert nie mehr vor ihren Augen blicken lasse. Dann entfernen Sie sich. Der Betrüger erhob sich, schritt, ohne sich umzusehen, der Türe zu und verschwand. Er hat sich dann wenige Wochen später nach Australien eingeschifft und die Familie Webster soll ihm ermöglicht haben, dort, jenseits des Ozeans, eine neue Existenz zu gründen. Aber an jenem Abend feierte man in der Wohnung des Detektivs noch eine echt animierte Verlobungsfeier, die zweite des Herrn Leutnant Black und der reichen Lucy Webster. Shelms rieb sich vergnügt die Hände dabei und als die Gäste weg waren, da meinte er lächelnd zu mir: Was meinst du, Lawson? Kann ich nun mein Gewerbe aufstecken oder braucht dein Publikum noch mehr solches Lesefutter? Und ich erwiderte ihm treuherzig, dass ich noch lange nicht genug Kapital aus ihm, dem herrlichsten der Detektive, herausgeschlagen hätte.